Herr Rintmer, zum Ausgangspunkt unseres heutigen Gesprächs möchte ich zwei Texte von Ihnen nehmen, die Sie aus unterschiedlichen Anlässen heraus geschrieben haben, die auch auf den ersten Blick thematisch nicht sehr eng zusammengehören. Bei diesen beiden Texten handelt es sich um eine Rede aus Anlass des Ihnen 2010 verliehenen Preises für Verständigung und Toleranz und um Ihren Aufsatz "Wozu Gedenkstätten?". Mögen Sie bitte zu Beginn unseres Gesprächs Ihre Denkhaltung erläutern, aus der heraus Sie in diesen beiden Fällen und auch generell schreiben? Ich glaube gar nicht, dass ich das besonders gut kann. Ich würde mich schwer tun, eine Denkhaltung hinter dem, was ich schreibe, definieren zu wollen, also irgendein Grundimpuls, aus dem heraus ich das mache, sondern eine Art zu schreiben ergibt sich eigentlich immer aus der Sache. Lassen Sie uns auf diese beiden Texte zugehen und ich versuche das sehr knapp zu machen. Das eine mit der Toleranz ist eigentlich ein sehr alter Gedanke, der auch naheliegt, wenn man die Geschichte dieses Begriffes anguckt. Tolerant ist derjenige, der duldet und entweder sich selber mit diesem Attribut auszeichnet oder es wird ihm als Forderung entgegengebracht von demjenigen, dem daran liegt, aber daran liegt als weniger mächtigem, dass der andere sich tolerant verhält. Und der Transport dieses Begriffes in eine Gesellschaft, wo es um Bürgerlichkeit und um ein symmetrisches Nebeneinander geht oder vielleicht vielmehr ein Interesse an demjenigen, der anders ist, woran ich mich gewöhnen muss, aber wobei ich lernen sollte, dessen Anderssein in einer gemischten, pluralen Gesellschaft als Bereicherung anzunehmen, da passt der Begriff Toleranz einfach nicht. Aus den genannten, aber vielen anderen Gründen auch. Das Zweite mit den Gedenkstätten ist es so, der Begriff der Erinnerung hat eine merkwürdige Karriere in diesem Lande gehabt. Er hatte einen sehr guten Sinn in den 50er Jahren, als man tatsächlich die Sorge haben musste, dass das, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, vor allem seine säkularen Verbrechen, tatsächlich in einer Nachkriegszeit, in einer politischen Normalisierung irgendwie vergessen werden könnte. Diese Emphase und dieses Wort vor sich herzutragen, ist natürlich vollkommen unsinnig. Der Nationalsozialismus, die Verbrechen des Nationalsozialismus sind historische Fakten, die genauso wenig von irgendeiner Art von individuellem wie kollektivem Vergessen bedroht sind, wie andere Verbrechen derselben Größenordnung. Das sind die großen Markierungen des 20. Jahrhunderts und überhaupt darüber hinaus der Geschichte. Was sich da angegliedert hat, ist eine merkwürdige positive Konnotierung des Erinnerns überhaupt als ausschließlich positiver Angelegenheit im menschlichen Individuum. Das Individuum kann vergessen und kann erinnern. Beides braucht es zum Leben. Wer nur erinnerte, wäre genauso in kürzester Zeit verrückt wie derjenige, der alles vergesse, was um ihn herum vor sich geht. Diese simple individualpsychologische Tatsache in einen kollektiven Umgang mit Vergangenheiten zu bringen, hat überhaupt keinen Sinn. Dazu ist gekommen eine merkwürdige Aufladung dieses Begriffes, so an Schlagworten wie das Erinnern sei das Geheimnis der Erlösung und ähnlichem unverstandenem Bombast, der so halbtheologische Einsprengsel aus verschiedenen Kontexten in einen dummen Alltagsjargon hineinholt. Das alles führt vollkommen weg von der Frage, wie man etwa im öffentlichen Raum mit bestimmten historischen Ereignissen, und hier sprechen wir von säkularen historischen Ereignissen, von dem Umgang mit der Vergangenheit, die Verbrechen ungekannter Größenordnung produziert hat, wie man damit im öffentlichen Raum umgehen soll. Darüber lässt sich eine Menge sagen, aber nicht, wenn man diesen Begriff des Erinnerns emphatisiert. Ich plädiere dafür, ihn überhaupt aufzugeben. Wir haben jetzt ja es zu tun bei den Zeitzeugen des Holocaust mit Gesprächspartnern, mit Dialogpartnern, die entweder schon alle tot sind oder nur noch sehr wenige. Also wir kommen hier an eine Grenze des Gesprächs. Und Was bedeutet das eigentlich, wenn Geschehen mehr und mehr zu einem Ereignis der Geschichte wird und die lebendigen Stimmen verloren gehen? Wenn man sich mit Historischem beschäftigt, beschäftigt man sich ja notgedrungen mit Menschen, die nicht mehr leben und Ereignissen, die vorbei sind. Manchmal bin ich auch ein bisschen unwillig, wenn man zu häufig sagt, ja, Zeitzeugen sterben nun aus. Diejenigen, die einen biografischen Kontakt zu bestimmten Ereignissen der Vergangenheit, über die wir sprechen wollen, mit denen wir uns befassen wollen, die diesen unmittelbaren Lebensbezug haben, die sind nun schon sehr, sehr großen Alter oder sie sind schon längst gestorben. Und was machen wir nun? Ich würde dafür plädieren zu sagen, ja, das ist doch ein ganz normaler Vorgang, der uns doch in unserem Nachdenken, in unserer Wahl, wie wir uns damit beschäftigen, ja doch nicht von Grund auf irritiert. Natürlich macht man etwas anderes, ob jemanden, über dessen Lebenszeugnis ich etwas schreiben will, wie dieser Ladislaus Sitsch, ob der noch lebt. Der lebte zu der Zeit noch, er ist jetzt gestorben. Wenn ich also jemanden vor mir habe, und auch es ging da um die Eröffnung einer Ausstellung, und er sitzt im Publikum bei dieser Ausstellungseröffnung und ich spreche über seine Bilder, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn er vor ein paar Jahren oder noch viel längerer Zeit gestorben ist. Aber grundsätzlich ändert es nicht die Art und Weise, wie ich darüber schreibe. Denn das, was ich tue und schreibe, ist von der Sache her bestimmt. Wie Sie das jetzt darstellen, wirft eigentlich auch einen neuen Blick auf das Erinnern, weil Erinnern ist ja nicht davon abhängig, dass der andere lebt. Also ein lebendiges Erinnern betrifft ja eine Substanz und nicht nur die Tatsache, dass ein anderer lebt. Also in diesem Sinne erinnern wir uns ja an etwas, was der andere für uns verkörpert hat. Ich will jetzt nicht renitent sein und versuchen, Sie von dem Begriff Erinnern auch in diesem Gespräch abzubringen. Aber ist das eigentlich mit Erinnern richtig beschrieben, wenn ich etwa über den Roman von einem Menschen schreibe oder spreche, der seine Erlebnisse in deutschen Konzentrationslagern zum Stoff dieses Romans gemacht hat und nicht mehr lebt? Erinnere ich mich da? Ist das nicht ein komisches Wort? Ich lese das Buch und schreibe darüber. Wenn ich eine Gedenkstätte besuche, wenn ich etwa die Gedenkstätte bei einem Konzentrationslager wie Buchenwald aufsuche oder ich gehe nach Auschwitz, ist das, was ich da tue, Erinnern? Kommt mir sehr komisch vor, dieses Wort dafür zu verwenden. Ich tue alles Mögliche dort, aber Erinnern doch überhaupt nicht. Ich nehme das auch als Ausgangspunkt, um vielleicht ja ein gravierendes Dilemma in der deutschen Erinnerungs- und Gedenkpolitik herauszuschälen, ist es das, dass es ein beschämendes Missverhältnis gibt zwischen dem, was man Vergangenheitsbewältigung, eigentlich ein noch schlimmerer Begriff als der des Erinnerns, nennt, und den Dimensionen der tatsächlichen Massenvernichtung. Ganz gewiss. Und ganz gewiss ist das immer ein sich anbietender und auch richtiger Ausgangspunkt, sich über verschiedene Problemlagen klar zu werden. Dass man eben die Dimension dieses Verbrechens, die Selbstverbrechen, die Dimension dieses Leids, dieser Zerstörung, dieser Austilgung Millionen von Menschen und einer Gegenwart, die ja nicht einmal benutzbar wäre, um überhaupt nur die Namen aufzuzählen. Sagen wir es mal so. Also wenn man von diesem Bruch zwischen der Verbrechensdimension und der Fähigkeit, dem irgendeinen adäquaten Ausdruck zu geben, ausgeht. Nun darf man aber dabei nicht stehen bleiben, weil man daraus nicht irgendeine Anklageform des Redens gewinnen sollte. Denn das kann ja gar nicht anders sein. Und dieses betrifft ja nicht nur die Verbrechen, über die wir hier sprechen, nicht nur diese historische Katastrophe, sondern andere ebenso. Das betrifft Ereignisse auch anderer Jahrhunderte. Auch die waren so großdimensioniert, dass ein irgendwie verhältnismäßiger Umgang der Vergangenheit gar nicht möglich war. Wenn man das sagt, dann tendiert man nicht dazu, diese Ereignisse selber zu nivellieren, sondern nur, indem man sagt, dieser Bruch, dieses Inadäquate, das beginnt ja schon viel früher. Das beginnt ja nicht erst mit Auschwitz. Bei Auschwitz wird es wegen dieser säkularen Dimension eben noch einmal für uns besonders deutlich. Aber es ist kein neues Problem. Das heißt, jede Form, die man irgendwie wählt, um mit solchen Katastrophen umzugehen, muss in sich dieses Bewusstsein, ich sag's mal sehr simpel, da komme ich nicht hin. Intellektuell, wie emotionell, wie mit den Ausdrucksformen, die ich mir aus welchen Gründen auch immer und wie ich das auch immer mache, welche Ausdrucksformen ich mich auch bediene, sie reichen da nicht hin. Und das ist eine besondere Problemlage, denn wenn man sagt, ich reiche da nicht hin, schwebt ja dahinter die Frage, ja, wie sähe denn etwas aus, was nicht so defizitär wäre? Und das kann niemand benennen. Also man benennt einen Mangel, eine Unfähigkeit, ohne die Idee eines Gelingens zu haben. Wie macht man das? Das heißt, der Umgang selber muss ja mit diesem Bewusstsein des Misslingens davon geprägt sein, ohne eine positive Idee eines Gelingens mit sich tragen zu können. Das ist das Problem, wahrscheinlich das Problem, um das es im Kern geht. Wir haben schon gesagt, dass die Gedenkstätten in der ersten Phase Orte gegen oder Mahnmale gegen die Verleugnung sind. Aber das, was daran geknüpft worden ist im Laufe der Zeit, nämlich dass man an diesen Orten für kommende Generationen geschichtspädagogische Aufgaben anschließen kann. Das ist der entscheidende Punkt, wo Sie einen Schritt zurücktreten und sagen, diese didaktische Nutzanwendung ist äußerst mit Vorbehalt zu betrachten. Und Sie sagen ja sehr zugespitzt, die Vergangenheit birgt für sich genommen keine Lektionen. Und es sei absurd, wenn man aus Gedenkstätten Orte der Umkehr machen wolle. Sie fragen, man sollte nicht vergessen, dass man in den Gedenkstätten den Besuchern das Einzige vorführt, was im Nationalsozialismus verlässlich geklappt hat, das systematische Quälen und Ermorden von Menschen. Warum eigentlich sollte jemand, der Spaß daran findet, Menschen zu quälen, solche Orte nicht attraktiv finden? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich diese Frage so zustimmend und berechtigt sie ich erst einmal fand, wie stark sie mich beunruhigt und erschreckt hat. Und ich habe mich gefragt, ob es Ihnen auch so gegangen ist, als Sie diesen Gedanken gefasst haben. Einmal glaube ich generell, dass man aus Geschichte nichts lernt, nichts Nennenswertes, weil nämlich immer die Probleme, vor die man gestellt ist, immer wieder neu sind. Auf jeden Fall sind sie faktisch neu oder ob sie dann auch neuartig sind, darüber kann man streiten. Aber jeder, der nicht bereit ist, in diesem Sinne aus der Geschichte zu lernen, kann auch immer sagen, es ist ja ganz anders. Ob wir ihm nun dabei pflichten wollen oder nicht. Das, was mir hier so wichtig ist und wo Sie gesagt haben, da würden Sie so ein bisschen innehalten und sagen, was machen wir jetzt mit diesem Gedanken? Wie ist es mir gegangen, als ich ihn hingeschrieben habe? Ich hatte jetzt den nicht im Kopf, diesen Satz, aber gut, ich habe ihn wiedererkannt und erinnere mich daran, dass ich sage, ja, darum geht es hier genau. Darum geht es hier. Was wird uns da vor Augen geführt? Was war denn diese nationalsozialistische Gesellschaft? Es war ja außerhalb der Verbrechen de facto diese 12 Jahre ein grandioses Scheitern aller anderen Projekte. Der Krieg ist grandios verloren gegangen. Die Sozialpolitik hat sich irgendwann nur noch erhalten können als offensive Politik des Ausplünderns anderer Länder, eine Ideologie, die irgendjemanden neben dem Schrecken auch noch dazu gebracht hätte, irgendetwas Ansehenswertes, Ästhetisches zu schaffen, wie das in anderen Regimen der Fall gewesen sein mag. All das nicht. Was ist geblieben als furchtbarer Erfolg? Das Quälen, Ermorden von Menschen und das Verbreiten eines ungeheuren Schreckens. Also insofern sind diese Orte, an denen die jetzt Gedenkstätten heißen, sind Orte, die einem vorführen, dass es wahr ist, dass es ein Regime gegeben hat, das als einzig historisch vorzeigbaren Erfolg das vorzuweisen hatte. Jetzt nehmen wir mal das also aus diesem Pathos etwas zurück. Ich stelle mir immer vor, Gemeinschaftsunterricht oder Geschichtsunterricht und eine Klasse geht nun in eine Gedenkstätte am Ort eines Konzentrationslagers. Da ist ein bisschen was nachgebaut, eine Baracke hier, ein Gleis wieder in den Stand gesetzt. Da geht man durch ein kleines Museum, da sind dann Kleidungsstücke, da sind Zeichnungen, da sind Artefakte. Und nun hat man diejenigen, die schon wissen, wo sie da hingehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle schon wissen, was sie zu sagen haben und das nur. Aber es ist Schule, nicht? Da geht man immer etwas gehemmt hin. So, alles, was man von Schulwegen machen muss, macht man erstmal nicht gerne, auch wenn es einen dann vielleicht interessiert. Aber erstmal ist das eine verordnete Tätigkeit. Aber um diejenigen, die sich dann darauf einlassen, wie sie sich vielleicht auf irgendetwas anderes im Unterricht auch einlassen, oder darüber hinaus, weil sie ein ganz persönliches Interesse daran haben. Geht mir jetzt nicht darum, ob die eine Eins in Gemeinschaftskunde haben, sondern ob sie wirklich einen persönlichen Bezug darauf haben. Wenn wir diese mal alle beiseite lassen, dann haben wir vielleicht ein oder zwei, die ja deshalb nicht hingehen wollen, weil ihnen das sowieso auf die Nerven geht oder weil sie Sympathien, sagen wir, mit heutigen rechtsradikalen Bewegungen haben. Und meinen Sie im Ernst, dass da ein Lehrer sein kann und sagt, wenn ihr jetzt nicht von euren komischen Ideen runterkommt, dann seht, wohin das alles geführt hat. Was werden die denn sagen? Dann werden sie sich, ja, da soll das ja hin. Und vielleicht dieses Mal, ohne dass es scheitern. Und vielleicht gewinnen wir den Krieg diesmal, falls jemand so weit sich daraufhin einlässt. Aber dieser didaktische Zeigefinger, der sagt, seht, wohin es alles führt, der ist doch vollkommen absurd. Da wollen die doch hin. Eine ganz wichtige Differenzierung, die wir noch nicht angesprochen haben, betrifft ja auch die verschiedenen Formen, in denen man versucht hat, dem Geschehen eine Darstellung zu geben. Das sind eben außer den historischen Arbeiten ja vor allen Dingen eben Autobiografien, Tagebücher, literarische Erzählungen, Romane und so weiter. Jetzt, Herr Riemsmaier, ziehen sich ja quer durch diese mannigfachen Formen Widersprüche und Spaltungsvorgänge, die in ihrer Dramatik teilweise gar nicht aushaltbar sind. Ich erwähne nur einen der dramatischen Spaltungen, weil Sie darauf eingehen, von Ladislaus Sütsch in seinem Buch Zählappell. Und Sie sagen, und das hat mich unendlich lange beschäftigt, eine vollständig wahnsinnig gewordene Welt könne den Menschen in einem Lager zu einer von außen kaum verstehbaren Pathologie zwingen. Darf ich Sie bitten, eine solche Spaltung und Pathologie im Falle von Ladislaus Sütsch, den Sie ja kannten, zu beschreiben? Ich will das jetzt nicht als Persönlichkeitscharakteristik, sondern darum geht es hier gar nicht, sondern es geht um das, was er versucht in Zeichnungen zu fassen, aber was eben auch ganz viele Leute versuchen in Worten, in Erinnerungen zu fassen. Und das ist ja auch sehr häufig thematisiert worden, auch in sehr, sehr prominenten. Das ist bei Primo Levi, das ist bei Anthelm thematisiert worden, dass man in jede Form von neuer Normalität, in die ein Mensch gestellt wird, die ihm fremd ist. Das ist in diesem Falle, worüber wir sprechen, eine Normalität, die eine Gegennormalität ist, die mit dem überhaupt nichts zu tun hat, was ein Mensch normalerweise in zivilisierten Umgebung, womit er konfrontiert ist. Jetzt muss er versuchen, sich in dieser neuen Normalität irgendwie auszukennen und zurechtzufinden. Und normalerweise gelingt einem Menschen, wenn er etwa in ein Gefängnis kommt, das mehr oder weniger gut. Er kann die Normen lernen und sich anpassen. In diesem Falle ist diese Normalität, und man ist ja immer versucht zu sagen, Normalität in Anführungszeichen, ich mag diese Anführungszeichen nicht, selber so beschaffen, dass dieser Anpassungsprozess nicht gelingt. Weil diese Normalität, die neue, extrem widersprüchlich ist oder nahezu gegenläufig ist, Merkmale hat, die diesen Versuch, es damit sich zu adaptieren, immer wieder durchkreuzt, zerstört, kaputt macht. Wenn ein Mensch nun in einer Situation ist, wo es ihm nachhaltig nicht gelingt, sein eigenes Verhalten auf eine neue Umwelt zu adjustieren, dann wird er im Extremfalle verrückt oder verzweifelt so, ihm wird alle Lebensenergie genommen, dass er daran zugrunde geht. Und dieses Zugrundegehen, das wird ja auch, damit sind wir ja auch konfrontiert in den eben nicht Überlebens-, sondern den Sterbenszeugnissen, die Überlebende uns geben. Und Menschen, die das überlebt haben und sich diese historische Zeugnis davon ablegen, wie das denn war, ob sie das nun in Zeichnungen tun, ob sie das in Berichten tun, berichten also auch immer von dieser Unmöglichkeit und von diesem Scheitern der Selbstadaption an diese spezielle Art, ich nenne es dann jetzt mal Gegenwirklichkeit. Jetzt können wir uns fragen, wie unsere Versuche, diese Gegenwirklichkeit, das Überleben dieser Gegenwirklichkeit in historischen Zeugnissen, ob sie nun in der Landschaft oder im Bücherregal stehen, wenn wir versuchen, damit umzugehen und dem einen Ausdruck zu geben, dann werden wir ja davon affiziert und müssen dieses in unsere Problematik, das darzustellen, irgendwie hineinnehmen. Und jetzt sage ich wieder, wie ganz am Anfang unseres Gesprächs, das geht nicht. Aber dieses Scheitern daran muss wieder Teil unserer Versuche sein. Das ist jetzt ein bisschen holprig und vielleicht nur zur Hälfte verständlich gesagt, aber das liegt in der Sache selbst. Dann darf ich noch den Satz zitieren von Sütsch, auf den sich ja Ihre Aussage, die ich zitiert habe, bezieht, nämlich, dass die vollständig wahnsinnig gewordene Welt einen Menschen dazu zwingen kann, wenn er überleben will, dass er zu Pathologien greift. Und diese Pathologie, auf die sich Sie sich hier beziehen, ist ja die Selbstaussage von Sütsch: Ich verspürte ein seltsames Mitleid für den SS-Mann, der drüben in der kaum erträglichen Hitze seine schwere Mordarbeit bewältigte, was ihm wahrscheinlich anstrengend sein musste. Also das habe ich zum Ausgangspunkt eigentlich genommen für die Frage, wie, weil Sie auch schon da oft jetzt darauf angesprochen haben, wie unbewältigbar, also ist kein gutes Wort, wie wir keine Mittel zur Hand haben, um eigentlich so etwas wie Vergangenheitsbewältigung oder solche völlig juristisch klingenden Vorgänge uns denen zu stellen. Also wie können wir das verstehen? Können wir verstehen, dass jemand, und das ist wichtig, es zu verstehen, dass jemand ein Mitleid für den SS-Mann. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Zitat, dieses Beispiel genommen haben, weil uns das wirklich in den Kern des Problems führt. Nicht? Da kommt jemand hin, wird konfrontiert mit dieser mörderischen Realität, die als diese Realität eigentlich überhaupt unvorstellbar, nicht verstehbar ist. Er steht auf einmal davor und deshalb, ich nenne es eine Gegenwirklichkeit. Sie anzusehen bedeutet, dass alles kaputt ist und alles nicht mehr gilt, wie man bisher gelebt hat und wofür man bisher gelebt hat. Und auf einmal gibt es diesen mitmenschlichen Impuls, da steht einer in der Hitze und da schlagen auch Flammen und er muss umbringen und das Umbringen ist auch keine leichte Arbeit. Auf einmal gibt es so einen mitmenschlichen Impuls, mein Gott, dem geht es ja aber auch nicht gut. Völlig inadäquat. Das kann man eigentlich nur mit einem komischen, etwas schrecklich anzuhörenden Lachen hinschreiben. Nicht? Aber sowas gibt es häufig. Wenn man die Erinnerungen von demjenigen, der für den Prozess in Jerusalem Eichmann zu verhören hatte, Avner Less, liest, dann kommt er immer wieder an bestimmten Orten bestimmten Etappen seines Verhörs zu dem Satz, ja, sind die denn eigentlich alle verrückt geworden? Das sind meistens gar nicht so besonders spektakuläre Dinge. Sie müssen sich vorstellen, er unterhält sich Stunden und Stunden und Stunden über Details eines europaweiten Massenmordprogramms. Und dann kommt irgendein komischer Satz von Eichmann, wo er sagt, dass, also die Juden haben sich in Wien doch immer versucht, an uns vorbei noch ein paar Vermögensgegenstände auf die Seite zu bringen und haben immer versucht, uns übers Ohr zu hauen und ist ganz empört. Und Affner sagt, da ist der jetzt empört? Was ist das denn jetzt? Also sie kommen immer wieder an Bizarritäten, die sie nicht nur moralisch überfordern, sondern kognitiv. Sie haben plötzlich das Gefühl, das ist eine vollkommen andere Welt. Und davon sprechen nicht nur diese andere Welt überlebt haben, sondern damit sind sie konfrontiert als jemand, der die Zeugnisse zur Kenntnis nimmt, der versucht, das aus historischer Distanz zu beobachten. Das gehört ganz entscheidend in die Sache hinein. Herr Remsmeer, wir sind im Zentrum unseres Gesprächs und dazu muss unbedingt ein Begriff hinzukommen, der Scham. Wir haben ja den Ausgang in unserem Gespräch genommen bei der Infragestellung so eines naiven Gebrauchs von Begriffen wie Toleranz und Erinnern. Und das wenden Sie auch auf das Leid an und sagen, man hüte sich davor, das Leid irgendwie zu adeln. Und fragen auch, woher wir eigentlich das Argument nehmen, den Aufzeichnungen, den Autobiografien, den Texten eine Deutungshoheit zuzusprechen. Am Ende Ihres Aufsatzes, die Memoiren Überlebender, bringen Sie den Begriff der Scham ins Spiel. Und sehr viel ausführlicher werden Sie in dieser Hinsicht in dem Aufsatz Wozu Gedenkstätten. Und mir kommt es so vor, als sei diese Verknüpfung von Bewusstsein und Scham, die Sie vornehmen, als sei das die bedeutsamste Gegenposition heute zur Erinnerungskultur. Dass es nicht um Schuld gehen kann, ist klar. Wenn ich ein Ereignis nicht als Herbeiführender oder als tolerierende Schuld habe, ist das in einen dermaßen transzendentalen Bezug gerückt, die Schuld, dass es für mich, für mein Empfinden, wenig Aussagekraft hat. Aber Scham ist ganz, ganz entscheidend. Es geht nicht darum, dass Menschen darüber grübeln, wie das so gerne gesagt wird, über den kleinen Eichmann in mir, bin nicht auch ich in mein... So, das ist alles eine merkwürdig kirchentagsverhaftetes Resonieren, mit dem ich wenig anfangen kann, aber Scham schon. Ich kann sehen, wozu der Mensch fähig ist. Und ich bin ein Exemplar dieser Gattung, nicht nur in meiner physiologischen, sondern in meiner ganzen psychischen Zurüstung. Und zur psychischen Zurüstung gehört die Vergangenheit, die die Gattung Mensch hinter sich gebracht hat. Und das Erschrecken darüber, was dieser Gattung möglich gewesen ist, mit sich selbst anzustellen, das betrifft eben meine Existenzweise als Mensch. Und da bin ich konfrontiert mit diesem großdimensionierten Scheitern und das Gefühl, was durch ein solches Scheitern, durch die Diskrepanz zwischen Selbstanspruch und Scheitern ausgelöst wird, ist das der Scham. Jemand fällt aus einer angemaßten Rolle heraus und steht da als der, der er ist, aber immer verleugnet hat zu sein. Und daran habe ich als Mensch Anteil.